Sie hören Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Vier Filme hat Andrea Arnold bisher gedreht und mit jedem Film wurde die britische Regisseurin in die Wettbewerbe der großen europäischen Festivals eingeladen. Da war zum Beispiel ihr Spielfilmdebüt Red Road von 2006 eine subtile Rachegeschichte. Der lief in Cannes und gewann dann gleich den Preis der Jury. Kritiker haben Andrea Arnold und ihren besonderen Blick auf Frauenschicksale häufig mit den Filmen einer etwas älteren Kollegin verglichen, der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion. Über diesen Blick und über den neuen Film von Andrea Arnold, American Honey, der am Donnerstag bei uns in die Kinos kommt, spreche ich jetzt mit Filmkritikerin Anke Lewicke. American Honey lief wieder mal in Cannes im Wettbewerb. Wir haben ihn da beide gesehen und hinterher war die Meinung der Kritiker durchaus gespannt. Dann wurde aber mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Anke, lass uns erstmal die Geschichte skizzieren. Das ist eine Art Roadmovie einer jugendlichen Drückerkolonne in den USA. Ja, und die Hauptfigur ist da, vielleicht eine 17-, 18-jährige Frau. Und ja, man sagt so, die kommt eben aus dem White Trash. Wir sehen sie am Anfang. Sie lebt in einer Containersiedlung oder Wohnwagensiedlung mit ihrer Mutter, die ziemlich fertig ist mit ihren kleinen Kindern. Man sieht sie so einmal beim Einkaufen und dann haut sie einfach ab und sie schließt sich eben dieser Drückerkolonne an. Also sie verkauft eben mit diesen anderen Jugendlichen, die auch alle so Outlaws sind, Zeitungsabos. Und fährt dann so damit durch den Mittleren Osten und Mittleren Westen und tagsüber wird eben gejobbt und im Bus und abends wird dann eben immer die große Party gefeiert und viele Drogen genommen. Und das Interessante ist, man wird hier eher so in ein Leben geworfen. Also es gibt eigentlich keinerlei psychologische Einführung oder sonst was, sondern man folgt einfach dieser Figur, dieser Star. Und das macht Andrea Arnold einfach ganz gerne. Also sie hat nicht so klassische Sympathie, sondern man muss sich den Zugang immer selbst erarbeiten. Du hast schon angesprochen, es geht um eher eigenwillige Frauen, introvertiert. Kann man denn sagen, dass Star aus American Honey eine Art Seelenverwandte der bisherigen Frauenfiguren von Andrea Arnold ist? Ja, auf alle Fälle, was ihre Introvertiertheit betrifft. Und weil alle ihre Figuren, ihre weiblichen Heldinnen haben auch sowas von einer Aggression. Das ist aber eigentlich eine ganz schöne Aggression, weil es so eine Entschlossenheit ist, irgendwas für sich zu tun, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Da haben wir zum Beispiel die Heldin aus Red Road, die schon ein bisschen älter ist. Sie ist Beamtin. Sie arbeitet so mit Überwachungskameras, soll eigentlich Verbrechen verhindern, verfolgen. Und dann sieht sie eines Tages einen Mann und den verfolgt sie dann. Und man weiß gar nicht, warum. Also sie geht so richtig in sein Privatleben rein. Und das wird dann eine ganz subtile Rachegeschichte. Und dann gibt es eine Heldin, die auch jünger ist, aus Fishtank. Die könnte man eigentlich schon ziemlich mit Star vergleichen. Spielt irgendwo in einer britischen Arbeitersiedlung. Die hat die Schule abgebrochen, kommt auch aus einem desolaten Elternhaus. Verliebt sich dann eben in den Freund ihrer Mutter. Also da hat man schon so Parallelen. Und das sind, wie ich schon gesagt habe, eben immer alles so ja, Figuren, die mit denen man sich gar nicht identifizieren kann, weil die so aus völlig anderen Lebenswelten kommen. Und Andrea Arnold bietet mit ihrem Kino uns vielleicht eher an, in diese fremden Welten so, ja, uns so langsam anzunähern. Wenn wir nochmal bei den Frauenfiguren bleiben und jetzt auch bei Star, eigenwillig sagst du, es klingt auch erstmal so ein bisschen nach unabhängig, sind die ja auch, aber gleichzeitig ist ja da diese andere Figur von Shia LaBeouf, der eben auch ein Kollege ist mit ihr in der Drückerkolonne. Und da ist sie ja doch auch irgendwie so ein bisschen unterwürfig und hörig. Es sind keine nur starken Frauenfiguren. Ja, das ist auch ein bisschen schade. Ich finde, überhaupt in diesem Film verrät Andrea Arnold so ihre bisher eigenwillige Handschrift. Also weil sie da doch so, ich würde fast sagen, klassisches Kino macht. Also das Roadmovie ist ja ein amerikanisches Urgenre und sie zitiert unheimlich viel. Also wenn man dann mit den Kids in dem Wagen sitzt, kommt natürlich so Lebensgefühl durch die Musik, durch die Drogen rüber. Aber da denkt man, das hat man alles bei Larry Clark oder Harmony Korine alle schon gesehen, diese White Trash Kids. Und ja, einerseits ist sie so unabhängig und dann mit Shia LaBeouf, diese Liebesgeschichte, die ist eben dann allzu klassisch erzählt. Und Shia LaBeouf passt eigentlich auch gar nicht in dieses Ensemble rein. Ich verstehe gar nicht, was dieser Star da zu suchen hat, der sich ja eigentlich auch gar nicht unterordnet oder anpasst, sondern der die ganze Zeit so ein rampensäuisches Auftreten hat. Ich fand auch, dass alles so ein bisschen glitzernd ist. Also was mir nicht ganz klar war, sie beschreibt die Lebenswelt einer Gruppe von Menschen, die am Rande der amerikanischen Gesellschaft sind. Aber das ist dann irgendwie in so einem Hochglanz-Style gefilmt, sodass ich mich fragte, ist es dann doch nicht auch ein bisschen das Feiern einer gewissen Freiheit, die sie auch irgendwie zelebriert? Ja, aber diese Freiheit gibt es gar nicht mehr. Ne? Wir sind nicht mehr 68. Man weiß eigentlich, dass diese Fahrt eigentlich in keine Zukunft von denen führt. Und ich habe mir auch über diesen Glossy-Look ziemlich viele Gedanken gemacht. Dann habe ich zwischendurch mal überlegt, vielleicht ist das die Innenperspektive von denen, dass sie sich so selbst feiern. Aber dann dachte ich auf einmal, nein, das stimmt nicht. Die nehmen sich nicht so glitzernd wahr wie in einer Modewelt oder sonst was. Die nehmen sich schon auch irgendwie, wenn ein bisschen abgefuckter oder bewusster wahr, grenzen sich auch mehr ab. Also das stimmt einfach nicht. Und man hat eher das Gefühl, dass ja, es ist eigentlich voyeuristisch alles. Und ein Roadmovie, ich meine, die amerikanische Landschaft ist immer fotogen und Andrea Arnold ruht sich da auch so richtig drauf aus. Also da ist überhaupt gar keine Reibung. Und so interessant, das finde ich, der Film ist knallig, glossy und bleibt aber trotzdem eine Schwarz-Weiß-Malerei. Also wenn man dann eben mit diesen Kids zu diesen Häusern geht, diesen Adrettenreihenhäusern, wo sie eben ihre Zeitungen verkaufen wollen, dann kommt man ja in das spießige, biedere, prüde Amerika rein und das ist dann auch so, ja, wie man sich das eben Klein Erna vorstellt, so ist es dann auch gezeichnet. Also irgendwie bleibt Andrea Arnold, die sonst so ein sehr eigenwilliges Kino macht, hier so ein bisschen in einem Zitatenkino einfach so ein bisschen stecken. Gleichzeitig zeigt sie ja schon so eine prekäre Lebenswelt, wo man denkt, oh weia, wenn die einmal ihren Bus verpassen, um zur nächsten Station zu fahren, dann sind die richtig obdachlos. Also da, finde ich, ist man durchaus bei diesen einzelnen Figuren. Was ich mich noch fragte, nur hat er ja den Preis der Jury in Cannes gewonnen. Irgendwas werden die Jurymitglieder ja auch daran gesehen haben. Ja, vielleicht ist es dann doch so eine Energie, die doch einfach da ist. Also dass man doch spürt, das sind Jugendliche, die haben, wie man so klassisch sagt, nie eine Chance bekommen, aber die haben trotzdem eine Lebensenergie und diese Lebensenergie muss irgendwo hin. Und ich glaube, das spürt man dann vielleicht durch den Film doch schon, dass da irgendwie eine Energie von der Gesellschaft auch nicht genutzt wird. Und vielleicht ist es das, was die Jury dann letztlich doch irgendwie so an diesem Film dran gehalten hat und vielleicht dann doch auch ein bisschen fasziniert hat. Also, Sie können sich ab kommendem Donnerstag selbst ein Bild machen. Dann läuft American Honey bei uns in den Kinos an. Anke Lewicke, vielen Dank. Ja, bitte, gerne geschehen.